Der Abschied von Eschholz bedeutete in Knechts Leben einen starken Einschnitt. Ich war etwa 17 Jahre alt, als mir meine baldige Versetzung in eine höhere Schulstufe angekündigt wurde. Mir und einer Reihe von Kommilitonen. Sie wurde einem jeden, der Tradition gemäß, erst in den letzten Tagen vor der Abreise mitgeteilt. Und in der Frist zwischen Entlassungsfest und Abreise waren Ferien. In diese Ferien nun fiel für Knecht ein schönes und bedeutendes Ereignis. Der Musikmeister lud ihn ein, ihn auf einer Fußreise zu besuchen und einige Tage sein Gast zu sein. Mit einem ebenfalls promovierten Kameraden, denn Knecht gehörte noch zu Eschholz und den Schülern dieser Stufe war Alleinreisen nicht erlaubt, wanderte er eines frühen Morgens dem Wald und den Bergen entgegen. Und als die beiden nach 3 Stunden des Steigens im Waldschatten auf eine freie Kuppe gelangten, sahen sie unter sich schon klein und leicht überblickbar ihr Eschholz liegen. Weithin kenntlich an der dunklen Masse der 5 Riesenbäume, am rasendurchzogenen Rechteck mit den spiegelnden Weihern, mit dem hohen Schulhaus, der Ökonomie, dem Dörfchen, dem berühmten Eschengehölz. Die beiden Jünglinge standen und blickten hinab. Da sahen sie ihre Schule liegen, ihre Heimat seit Jahren, von der sie nun bald Abschied nehmen sollten. Und beide fühlten sich von dem Anblick im Herzen ergriffen. Ich glaube, begann der Kommilitone, ich glaube, ich habe noch nie richtig gesehen, wie schön es ist. Es mag davon kommen, dass ich es zum ersten Mal als etwas sehe, das ich verlassen und wovon ich Abschied nehmen muss. Das geht mir ebenso. Aber wenn wir auch von hier fortgehen werden, eigentlich und richtig verlassen, werden wir Eschholz ja doch nicht. Richtig verlassen haben es nur jene, die für immer fortgegangen sind. Lache mich nur aus, aber diese Abgefallenen haben für mich trotz allem etwas Imponierendes. So wie der abtrünnige Engel Luzifer etwas Großes hat. Vielleicht haben sie das Falsche getan. Vielmehr, sie haben ganz ohne Zweifel das Falsche getan, aber immerhin. Sie haben etwas getan. Sie haben etwas vollzogen. Sie haben einen Sprung gewagt. Es gehört Mut dazu. Wir anderen, wir haben Fleiß und Geduld gehabt und Vernunft, aber getan haben wir nichts. Gesprungen sind wir nicht. Was meinst du mit dem Springen? Loslassen können, ernst machen, nun eben springen. Ich wünsche mir nicht, in meine frühere Heimat und in mein früheres Leben zurückzuspringen. Sie zieht mich nicht. Ich habe sie beinahe vergessen. Aber ich wünsche mir, einmal wenn die Stunde kommt und es notwendig sein wird, mich auch losmachen und springen zu können. Bloß nicht zurück ins Geringere, sondern vorwärts und ins Höhere.